Vielleicht liegt ja das Geheimnis eines Films, in dem Kinder die Hauptrolle spielen, in deren Blick, den sie auf die Welt werfen und den die Kamera festhält. Diese magische Mischung aus Unschuld und Neugierde. Yukis Blick, wenn sie am Anfang von Yuki und Nina neben dem alten Mann im Park sitzt, der einen Baum zeichnet. Yuki und Nina, die gemeinsame Regiearbeit des Japaners Nobuhiro Suwa und des französischen Schauspielers und Filmemachers Hippolyte Girardot, erzählt von zwei neunjährigen Freundinnen in Paris. Weil Yukis Eltern sich trennen, soll die wieder nach Japan in die Heimat ihrer Mutter zurück. Wie die beiden Mädchen, vom Mischen eines Liebestranks, dem Zelten im Sommerhaus, um Wohnen im Wald zu spielen, bis zur Flucht in den Wald, wie Yuki und Nina die Erschütterung ihrer Welt durch die Erwachsenen zu bewältigen suchen, das erzählt der Film Yuki und Nina aus der Perspektive der Mädchen in sensiblen Bildern und mit wohldosierten Einschüben einer magischen Realität. Denn am Ende geht Yuki durch die Hecke des französischen Waldes und steht mitten in einer japanischen Landschaft. Yuki und Nina von Nobuhiro Suwa und Hippolyte Girardot, empfehlenswert. In The Tree of Life, dem Cannes-Sieger in diesem Jahr, unternimmt Terrence Malick den Versuch, das Ganze darzustellen. Ja, nicht weniger als das Ganze. Das heißt, den Kosmos, das Leben und den Menschen, der gefangen ist in seinem Schicksal. Wie das gehen soll? The Tree of Life funktioniert nicht nach einer herkömmlichen Erzähldramaturgie, sondern Malicks Film ist ein mehr als 2 Stunden langer Bilder-, Gedanken- und Erinnerungsstrom und ein Gebet an Gott oder besser eine Bildermeditation der Suche des Menschen nach dem Grund seiner Existenz und nach einem höheren Wesen, das sich, darin ist Malick Pantheist, in der Eruption des Urknalls ebenso zeigt wie in einem Grashalm. Oder in der Musik, in der sich für Malick offensichtlich die Schöpfung offenbart. Wann hast du zum ersten Mal mein Herz berührt? Soweit die nacherzählbare Erzählung des Films. Der erwachsene Sohn, Sean Penn, erinnert sich an seine Jugend in den 1950er Jahren in einem Vorort. An die Mutter, gespielt von Jessica Chastain, die beiden jüngeren Brüder und den Vater. Die Mutter ist in Jacks Erinnerung die elfengleiche, liebevolle Frau. Der Vater hingegen, brillant, Brad Pitt. Hast du deinen Vater lieb? Ja, Sir. Der Vater ist ein herrischer Mensch, in sich zerrissen, trotz Erziehungsweisheiten, an sich zweifelnd. Jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder hat sein Schicksal in der Hand. Man darf nicht sagen, kann ich nicht. Das Leben der Familie zerbricht, als der jüngste Sohn später im Vietnamkrieg stirbt. Die Familiengeschichte aber ist kein psychologisches Gemälde, sondern taucht in Terrence Malicks Film The Tree of Life wie aus dem Fluss der Erinnerungen des erwachsenen Jack auf. Die verbinden sich mit Bildern des Urknalls von Galaxien und der Entstehung eines Planeten, unserer Erde vielleicht, die sehr erinnern an Stanley Kubricks Aufnahmen des Kosmos in 2001 Odyssee im Weltraum. The Tree of Life ist ein Film, der auf Überwältigung zielt. Zu genießen ist dies nur, wenn es gelingt, sich dem poetischen Verlauf dieses, wie gesagt, Flusses der Bilder hinzugeben, ohne sofort nach Bedeutung und möglicher Erklärung zu suchen. Wenn das möglich wird, ist The Tree of Life atemberaubend. Großartig wie irritierend, anmaßend wie überzeugend, wunderschön wie überzogen. Aber bei allen Widersprüchen, die der Film bei uns Kinogängern auslöst, ist dies ein radikaler filmischer Wurf, der die ewige Frage nach der Grundlage unseres Hierseins stellt. The Tree of Life von Terrence Malick, herausragend. Die Gefahr ist groß. Mit jedem Schlag kann deine Nase brechen. Du kannst dein Auge verlieren, du kannst sogar dein Leben verlieren. Meint der eine der beiden Brüder über ihre Profession. Wladimir und Vitali Klitschko, ukrainische Boxer mit Doktortitel, Weltmeister, die dem Sport das Halbseidene nahmen. Wenn ein Sportler nicht bereit ist, alles zu geben, dann wird er nie erfolgreich sein. 2 Jahre lang hat Sebastian Denhardt die Klitschkos für die Dokumentation Klitschko begleitet. Aber es ist keine eindimensionale Heldengeschichte, die der Film zeigt. Denn die Selbstzweifel der Brüder oder die Karrieretiefs grenzt Denhardt keineswegs aus. Das also, was die Sportler immer begleitete, die im Medienzirkus hingegen eindimensional als Vorbilder gehandelt werden. Etwas macht Sebastian Denhardt zuallererst deutlich. Boxen ist ein harter, brutaler Sport. Es geht darum, jemanden zu besiegen, indem man ihn nach einem Regelwerk zusammenprügelt. Er lag am Boden, erzählt Wladimir Klitschko einmal. Innerlich habe ich ihm gesagt, steh nicht auf, weil ich habe diesen Killinstinkt gehabt. Ich kill dich, steh nicht auf. ins Auge stand. Klitschko von Sebastian Dehnhardt. Empfehlenswert.